ImproNews Podcast, der Podcast von impronews.de. Gut. Ja, hier sind wir wieder bei ImproNews, dem Podcast. Ich habe einen Gast im fernen Mannheim. Und zwar den Jens Wienand. Hallo. Hallo, ich freue mich. Ja, es gibt fantastischen Grund, weshalb wir mal miteinander reden. Nämlich, dass du hast große Pläne mit einem Theater. Aber vielleicht biegen wir vorher noch mal kurz ab und stellen dich mal so ein bisschen vor. Genau. Sollst du was erzählen oder soll ich was erzählen? Na, ich kenn ja nur so Auszüge davon. Ich kann ja mal anfangen und du kannst das ergänzen. So machen wir das. Du bist Impro-Spieler seit einer geraumen Zeit. Ja, seit 10 Jahren ungefähr. Ja, und hast auch das I.O. in Chicago absolviert. Genau, da war ich 2014. Mhm. So, und dann 2016 war ich nochmal da. Und ach, du hast das zweimal gemacht. War das Erweiterungs? Genau, da habe ich die Erweiterung da nochmal gemacht und jetzt fahre ich dieses Jahr nochmal hin, allerdings quasi nur zum Shows gucken beim IO und ich mache dann bei Neuns nochmal einen Workshop quasi, wenn man die Möglichkeit irgendwie noch hat. Genau. Ja, also Chicago ist ja immer ein Quell der Inspiration für alle, die sich da mal fragen, was sie mal in einem Sommer machen sollen, wenn sie mal 5 Wochen Zeit haben. Chicago ist ein ganz heißer Tipp. Aber es kommt jetzt ein nächster Tipp dazu, nämlich Mannheim. Aber dazu später. Genau. Du warst bei Dramalight. Ich war bei Dramalight. Bei Dramalight habe ich gelernt und ich bin jetzt seit, ich glaube 2016 bin ich nicht mehr bei Dramalight und habe angefangen hier so alleine vor mich hinzuwerkeln, wobei das bei Impro ja immer so ein bisschen schwierig ist, Sachen alleine zu machen. Aber auf jeden Fall habe ich angefangen hier in Mannheim quasi das, was ich vorher schon ganz viel für andere Bereiche gemacht habe, nämlich generell für einen Kleinkunst- und Comedy-Bereich auch auf Impro so ein bisschen auszuweiten. Das heißt, mache genauso lange, wie ich Impro mache. Im Prinzip, es hat im gleichen Jahr angefangen. Kleinkunstveranstaltungen aus dem Bereich Comedy, Musik, Poetry Slam, alles, was darum irgendwie damit zu tun hat. Und da habe ich so ein Veranstaltungsnetzwerk mir jetzt irgendwie aufgebaut die letzten Jahre über. Das hat seit 2016 den Namen Kleinkunstimperium. Und ich habe dann nach dem Gruppenausstieg halt mir überlegt, wie man dieses Netzwerk auch für Impro ein bisschen besser nutzen kann. Ne? Also, und dann halt auch zu gucken, bei bestimmten Bühnen, die ich schon gehabt habe, neue Teams da einzuladen, da hinzustellen. Hab dann ein Casting gemacht, irgendwie ein Jahr später. Hab den Podcast angefangen. Genau, das waren alles so Sachen, die quasi dann danach passiert sind, die, glaube ich, innerhalb von dem von Dramalight einfach nicht gepasst haben, weil das auch inhaltlich einfach eine andere Ausrichtung ist, was ich dann angefangen habe zu machen. Mhm. Genau, zum Podcast hast du ja schon erwähnt, da kennen dich eventuell auch die ein oder anderen Hörer. Ja, Improv-Comedy und du, ich drop den jetzt mal ganz, ganz hart nochmal. Ja. Genau, und da geht es eigentlich vor allen Dingen um Langform-Improvisation, Chicago-Style, beziehungsweise jetzt auch so ein bisschen die letzten paar Ausgaben oder auch schon ja quasi ab der Mitte vom Podcast, geht es dann auch schon so in Sachen, die aber auch bei der UCB und in LA unterrichtet werden. Aber ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen ist das Langform-Improvisation im amerikanischen Stil, um es mal so zu beschreiben. Also heißt mehr Game-basiert, mehr Gruppen-basiert als Plot und Charaktere lange aushalten. Genau. Genau, und Game da aber im Langform-Sinne, nicht in der Kurzform. Genau, das, genau. Ist im Sinne von Game. Das ist schwierig, finde ich, mit dem Game als Begriff. Weil es, ist auch richtig schwierig, weil so viele Begriffe auch Doppelbedeutungen einfach haben. Das habe ich ja jetzt auch gemerkt, auch wenn ich mit bestimmten Leuten rede darüber, was ich machen möchte, dass zum Beispiel allein der Begriff Langform ja schon bei vielen Leuten ganz unterschiedliche Assoziationen weckt. Ja, und ich auch die ganze Zeit überlege, ob wir das, was wir da dann machen wollen in dem Theater in Mannheim, ob wir dem einen anderen Namen geben als Langform, damit die Leute, auch das Publikum natürlich irgendwie nicht was anderes erwartet, wenn sie in die Shows kommen. Aber da bin ich im Moment noch nicht so weit, dass ich halt irgendwie sage, so komm, wir nehmen das jetzt Medium-Form oder wie auch immer. Ne? Also gibt ja auch diese Überlegung, das anders zu benennen. Aber klar, und bei Game ist es ja ganz schlimm, weil da gibt es ja nochmal, also neben Kurzform Games als Spielformat auch nochmal das inhaltliche Game, was die UCB unterrichtet, dann das Game, was als Group Game noch mit dabei ist. Das ist, macht mich selber teilweise ganz kirre. So. Ja, je nachdem, wie man Wort halt benutzt. Ne? Das ist also ein ganz schlimmes Teekesselchen. Golf und Golf. Ne? So. Ja. Ich finde ja für die Kurzform irgendwie Strukturspiele immer ganz schön, weil die so eine Struktur vorgeben. Das ist ein sehr schönes deutsches Wort. Das gefällt mir gut. Strukturspiele. Ja. Das übernehme ich ab sofort. Aber natürlich sind Langformen ja auch Strukturen. Also es ist, wie auch immer, man muss sich da eher einigen, was man meint. Und das mit dem Thema, was ist Langform und ab wann beginnt die, das ist ja eh ein ganz schwieriges Thema von der Benennung her. Ja. Das ist ja auch die einzige Kunstform, die überhaupt auf die Länge abzielt und das als Unterscheidungskriterium macht. Ja, das Lustige ist ja, dass ich fast sagen würde, also wir haben es jetzt mal auch so natürlich im Workshop-Rahmen so ein bisschen irgendwie auch ausgetestet oder auch in Proben, wie kurz kann man denn so ein Langform-Set spielen? Also jetzt eben gerade nicht zu sagen, wir machen jetzt ein längeres Format, sondern einfach, wie kann man denn auch Sachen, die also einfach diese Langform-Idee hinter sich tragen, ja, präsentieren so. Und da gibt's wirklich ein paar Sachen und die sind dann quasi, wenn man die jetzt erklären würde, könnte man das genauso als Kurzform Game in Anführungszeichen interpretieren, aber ich glaube auch immer nochmal, dass die Idee, warum man bestimmte Sachen macht, unterschiedlich sein können. Ne? So als Beispiel, du kannst ein Replay natürlich irgendwie spielen und einfach die gleiche Szene von verschiedenen Leuten nochmal spielen lassen und nochmal spielen lassen und nochmal spielen lassen und dann wäre es auch genauso ein Kurzform-Game. Aber wir spielen das auch und ich würde trotzdem sagen, dass es eine Langform irgendwie ist, wenn man so den Kern hat, irgendwie mehr die Idee hinter diesen Grundszenen zu erjagen, als halt irgendwie den nur sich mit dem Format auseinanderzusetzen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das verstehe ich genau ganz gut. Ich war auch schon in so Diskussionen und irgendwann hat man sich immer, finde ich, geeinigt, Langform ist alles über 10 Minuten. Ja. Ob das sinnvoll ist, so irgendeine Zahl zu sagen oder nicht, ist dann auch egal. Find ich auch spannend, ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Können wir vielleicht demnächst mal irgendwann länger diskutieren. Genau. Denn vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Anlass. Du hast eine Kampagne gestartet, um ein Theater, was sich speziell für Comedy und Impro-Theater fokussieren will, in Mannheim zu gründen. Das Ganze ist jetzt nicht direkt aus der Luft gegriffen oder ein Schuss ins Blaue, sondern das hat eine Historie. Und die Historie ist die, dass ich eben auch als Veranstalter eben verschiedene Spielformate an unterschiedlichen Orten schon gehabt habe. Ne? Also ich habe die erste Reihe, die ich gemacht habe, das war auch quasi direkt im zweiten Jahr von meiner beginnenden Veranstalterselbstständigkeit, war, dass wir jeden Dienstag in der Kneipe einfach verschiedene Kleinkunstveranstaltungen gehabt haben und Impro war eins von diesen Formaten, was monatlich stattgefunden hat. Und dann war das am Anfang, das hatte auch sogar lustigerweise angefangen, wirklich als erster Spielort für meine erste Gruppe, bei der ich mit der ich dann quasi weitergeprobt habe. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen dann irgendwann rausgehen aus dem Ort. Es gibt andere Orte, wo wir dann quasi mit Shows hingehen können. Und man hat immer wieder die Problematik, dass man Publikum erstmal erklären muss, vor allen Dingen in Off-Locations, hey, da ist heute Abend Kultur, hey, da ist heute Abend Unterhaltungskultur, hey, da ist heute Abend Impro-Theater, hey, da ist heute Abend Langform-Impro-Theater, hey, da ist die und die Gruppe, die lang. Also ein unglaublicher Wust immer, was Kommunikation und Marketing halt irgendwie mit sich trägt. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, dass quasi, wenn man länger an einem Ort ist oder halt irgendwie auch öfter mal quasi eine feste Zeit oder einen festen Punkt hat, man so ein bisschen variieren kann bei dem, was man zeigt. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel an einem Spielort schon mal 3 oder 4 Formate halt irgendwie auch ausprobiert. Und die Leute verstehen das dann allmählich, dass sie dann öfter da sind. Jetzt ist es aber so, dass man, wenn man das jetzt auch immer nur mit als Spielball mit einer Location halt irgendwie macht, du bist halt immer quasi danach gebunden, was der eigentliche Betreiber von der Location für ein Interesse daran hat. Und meistens sind das entweder ja Kulturbetriebe, bei denen du halt sowieso als Impro meistens eher jetzt nicht der Faktor bist, der Geld bringt, sondern der Faktor, der Geld kostet, ja, und deswegen nicht so gern gesehen, oder du bist halt nice to have für einen Gastronom. Und ich hatte beide Varianten schon zu Genüge in meinem Leben und auch die letzten Erfahrungen. Wir haben jetzt auch so einen Raum hier in Mannheim, den Comedy Room, wo wir jetzt so Mitbewohner haben und gemerkt haben, wir werden da so langsam rausgemobbt, will ich fast sagen. Nein, also aber wir merken, das passt einfach nicht mehr, das Zusammenhalt miteinander. Weil das, was wir machen wollen, auch da, auch mit Workshops und Kursen, teilweise sich natürlich terminlich auch einfach beißt, wenn ein Doppelinteresse an einem Raum da ist. Und deswegen war jetzt die Überlegung und eben auch dann dementsprechend jetzt die letzten paar Wochen und Monate die Suche nach einem Raum, den wir quasi besetzen können und den wir als Theater nutzen können, und sind fündig geworden eben in Mannheim in der Neckarstadt und haben einen sehr, sehr coolen Vermieter, der uns da wohlgesonnen ist. Und wenn alles so klappt, wie es klappen soll, dann können wir quasi ab September dort mit dem Showprogramm starten und eventuell sogar schon im August einen Langformkurs, den ich mache, auch da schon stattfinden lassen. Na, das ist ja irgendwie sehr, sehr schnell. Das ist ja cool. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Raum vielleicht als erstes. Genau, also wir haben jetzt viele Sachen irgendwie angeschaut. Es ist so, dass generell in Mannheim wie in vielen anderen Städten auch das Thema Gentrifizierung, das so negativ besetzt ist, aber ich will das gar nicht so mit Minus davor irgendwie sehen, sondern das Coole ist eigentlich, wenn ein Stadtteil sich verändert, dass quasi auch die Vermieter immer ein Interesse daran haben, aus Locations, die vorher gar nicht so toll oder attraktiv waren, was zu machen, was für Leute so ein nicht nur nice to have ist, sondern vielleicht irgendwie wirklich ein Pluspunkt für ihre Wohngegend auch darstellt. Und wir, also gerade hier in Mannheim, die war das früher der Jungenbusch, der so ein bisschen anrüchig war, umgebaut worden ist, da habe ich als erstes Veranstaltung gemacht. Und es wechselt gerade und es geht jetzt gerade in Neckarstadt West. Das ist halt so ein bisschen auch noch der roughe Stadtteil, auch mit großem hier Bordellstraße und so weiter. Und da sind wir jetzt in einem Raum, der vorher auch eine einfach eine Kneipe war. Aber da sind wir eigentlich jetzt relativ positiv, weil ich ja auch zum Beispiel schon in so einer Location war wie dem ICC in Kopenhagen, was ja auch eigentlich nur ein relativ kleines Café ist mit einer Bühne und trotzdem aber eine Strahlkraft hat für die ganze Stadt auf einmal, was Impro angeht. Und das ist halt mega. Also das ist auch sowas, wo ich den Raum gesehen habe und gedacht habe, hey, das Ding, wir kriegen hier bestimmt irgendwie 60, 70 Stühle reingestellt, wir können eine schöne Bühne aufbauen. Technisch passt das irgendwie auf, wir kriegen eine Bar irgendwie hier rein, das sieht alles cool aus, wir können das nett umbauen, das wird, das ist nett gelegen auch auf jeden Fall, anbindungsmäßig, genau, und dann machen wir das da. Ja, na also der Bühnenrausch in Berlin hat ja auch so um die 70 Plätze, wenn er sehr, sehr vollgestellt ist, sonst ja, glaube ich eher so 60, und das CCB ist auch wahrscheinlich auch so in der Liga in Berlin, also das Comedy Café. Und ja, ich finde ja auch, dass so eine Bühnen, die nicht so groß sind, sich für Impro sehr eignen, weil es geht ja da auch sehr viel um Zuschauerkontakt. Und je genau, größer die sind, desto schwieriger. Ich zitiere da auch immer wieder gerne, ich glaube es ist Bill Burr, der, Bo Burnham, der gesagt hat, irgendwie Comedy-Locations, die für Feuer, also wenn die mit Feuer in Berührung kommen und dann tödlich sind für alle Zuschauer, sind eigentlich für Comedy am besten. Also je dichter du aufeinander hockst und je mehr du halt irgendwie merkst, wir machen das zusammen, desto cooler ist das auch auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade beim Comedy Café in Berlin, ist es mir schon fast zu nah an den Leuten. Ja, ich glaube auch immer noch, dass, ne, weil halt die Zuschauer natürlich auf der Tribüne sitzen, die Leute stehen unten. Wir wollen halt wirklich schon eine Bühne irgendwie aufbauen. Der Traum wäre natürlich dann irgendwann schon so im Chicago-Style auch nochmal hinten eine Rekipswand mit einer Tür und einem Fenster halt irgendwie noch mit reinzuziehen, dass man das irgendwie als Auf- und Abbau irgendwie machen kann. Das müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie bis zur Eröffnung hinkriegen. Aber das sind dann ja auch Sachen, die man noch on the fly, sage ich jetzt mal, nachjustieren kann. Ja. Na, was halt irgendwie eine Kneipe meistens ja mitbringt, ist schon irgendwie halbwegs okaye Lärmschutzsituation. Genau. Sowas ist ja auch immer so ein teuer, wenn man das nachträglich reinbauen muss. Alles andere, so ein bisschen Regips und so, das geht ja. Ja, und das Schöne ist vor allen Dingen, ich habe, muss sagen, ich bin relativ einmal gut vernetzt mit Leuten, die halt irgendwie auch sagen, sie haben Bock irgendwie davon, also da drauf, die aber nicht so viel Ahnung haben. Aber mein kleiner Bruder hat vor 2 Jahren ein Restaurant eröffnet und der ist halt sehr in diesem Thema von Umbauten und so weiter. Also der hat auch quasi das komplett ohne Innenarchitekt zum Beispiel gemacht und hat dann danach irgendwie jemand kommen lassen, der einfach drauf guckt, gesagt hat, ist das okay. Und der hat mir jetzt auch schon so ein bisschen irgendwie geholfen, was eben auch Barkonzept und so weiter irgendwie angeht. Ne? Wo kann man einen Durchbruch machen durch die Wand, dass man quasi in die Küche, aus der Küche raus bedienen kann. Der wird sich auch um Essenskonzept kümmern, was ich halt mega geil finde, auch für so ein Theater. Was halt auch super ist, wir kochen dann da nicht, aber mein Bruder kommt aus der Sterne-Gastronomie und der hat mir jetzt so ein Konzept irgendwie vorgeschlagen für Rohkost. Ja, und so ganz, ganz banale Sachen, aber geil gemacht, sowas wie Butterbrot mit Kresse. So, es gibt halt so ein Kresse-Startup hier in Mannheim und mit denen machen wir dann was zusammen. Und ja, also das wird halt auf jeden Fall, ich glaube, ein schönes Gesamtpaket irgendwie geben. Ja, das soll halt nicht nur quasi, man geht in die Kneipe, um sich das irgendwie anzugucken, so Theater, sondern das ist uns schon wichtig, dass die Kunst im Vordergrund steht und alles andere passend mit dazu spielt, weil das kennst du vielleicht auch oder das werden vielleicht ein paar Hörer irgendwie auch kennen, die halt ab und zu meine Off-Location sind. Wenn du es nicht auf die Kunst und Impro ausrichtest, was da ist, dann merkt das Publikum manchmal, ich würde jetzt nicht mal sagen Störfaktor, aber irgendeine Reibung. Ne? So, also passt das jetzt wirklich immer, was ich gerne machen möchte oder was ich gerne sehe. Und das sei es bloß halt irgendwie eine sehr, sehr lustige Show in einem Theater zu spielen, wo ansonsten eher ernsthafte Stücke präsentiert werden. Ja, allein da merkt man das ja manchmal irgendwie auch schon oder mit der Lichteinrichtung und so weiter und so fort. Ja, ich komme halt aus dem Punk und Hardcore, ich habe es halt gerne auch quick and dirty, so do it yourself. So. Und ich glaube, das wird man so ein bisschen merken, aber ich orientiere mich natürlich auch an der Optik total an dem, was ich da in Chicago gesehen habe und finde das halt auch cool. Ne? Also das ist auch so meine Vision eben, wie es sein soll. Genau. Ja, also zum Beispiel, was ich halt auch mal schön finde, ist natürlich, wenn so ein Raum dann auch die Strahlkraft hat, dass man da bleiben will und sich dann hinterher noch da an der Bar vielleicht da ein bisschen drüber unterhält und nicht irgendwie gleich flüchten will, weil es irgendwie sonst so schlimm ist. Genau. Und auch vorher da schon irgendwie smooth irgendwie ankommen und dass das alles so einfach einen schönen, für einen schönen Abend irgendwie zusammen ergibt. Und vor allen Dingen, das, was halt auch nochmal ein Faktor ist, sind natürlich Workshops oder den Raum als Workshop-Raum nutzen, weil auch das ist ja eine Erfahrung, die ich als Impro-Spieler gemacht habe. Das findet ja auch ganz viel in Theatern oder in theaterähnlichen Lokationen statt. Aber ich finde, die Stimmung, die man braucht, um gerade so Workshops durchzuhalten, sind ja eine andere als die, die man braucht, um eine Show zu spielen. Und der Raum kann, glaube ich, dann beides, ne? Dass man halt irgendwie über Vorhänge aufmachen, Rollläden hoch, Licht irgendwie in den Raum reinlassen, auch so eine helle, freundliche Atmosphäre hat, die für einen Workshop unglaublich wichtig ist, finde ich. Anstatt halt irgendwie in so einem dunklen Kellertheater halt irgendwie muffig zwischen den alten Weinflaschen halt irgendwie jetzt versuchen, inspiriert zu sein. So, ja? Also das, und da bin ich eigentlich jetzt ganz happy auch mit dem Raum im Vergleich zu anderen Sachen, die ich mir angeguckt habe, weil eben wir alleine, wenn wir die Rollläden hoch, also es ist quasi ein relativ großes Fenster, wenn man die Tür quasi so lässt, wie sie irgendwie ist, dann ist da einfach Licht drin und dann wirkt es auch freundlich. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir auch verkörpern wollen. Ne? Also das ist halt irgendwie, es soll ja eben einladend sein und das ist eben auch der Grund, warum so ein Vermieter halt eben ja auch sagt so, hey, da habe ich dann auch Bock da drauf, wenn man halt irgendwie auch merkt, da sind die Türen offen und man hat, also es wirkt ja jetzt halt eben nicht wie noch das 80. verrauchte Vereinskulturcafé mit Spielothek im Hinterzimmer. So, genau. Ja, also ich bin gespannt, was da entsteht. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, kommen wir doch mal zu deinen so inhaltlichen Plänen. Was soll denn so auf der Bühne passieren? Also jetzt sagen wir mal inhaltlich im Show-Aspekt vielleicht als erstes. Genau, also wir haben ja, oder beziehungsweise ich habe vor 2 Jahren ein Team zusammengecastet, mehr oder weniger aus der Not rausgeboren, dass ich die das Format Cage Match mal installieren wollte, einfach als Experimentierformat, ne? So, dass man halt irgendwie sagen kann, hey, wir spielen hier mit irgendeiner Konstellation von Leuten ein neues Format für 25 Minuten und wir haben diesen Safe Space im Prinzip von dem Cage Match, wissen, okay, da kommen Leute, die sind dann interessiert. Das hat aber nicht so richtig funktioniert und es war immer ein bisschen schwierig, Gruppen zu finden, die auf die Bühne gehen und entweder immer ein neues Format mitbringen oder die das gleiche Format immer wieder spielen, um besser zu werden auch mit dem Format. Und dann habe ich ein Casting gemacht und da kam, das war 2017 im Sommer und da kamen so 45 Leute aus der ganzen Region, das war super und von denen waren dann 10 quasi, also es ging jetzt nicht nur darum, irgendwie wer hat wie viel Impro-Erfahrung oder wer spielt wie gut, sondern vor allen Dingen, wer hat denn wie viel Bock aufzutreten auch und damit halt irgendwie auch weiterzugehen. Und da sind auch Leute in das Ensemble reingekommen, die vorher ganz wenig Impro-Erfahrung gehabt haben. Und die haben dann ein Format quasi entwickelt und das hat sich mit denen auch weiterentwickelt. Und das sind jetzt auch so quasi die Kernleute, die hinter mir stehen. Aber es gibt halt natürlich noch ganz viele andere Leute, die verschiedene andere Formate machen. Die Grundidee ist es jetzt erstmal bei Sachen, die ich produziere, ja, das nenne ich jetzt auch extra so, quasi Shows zu machen, die wir ansonsten in Deutschland nicht regelmäßig irgendwo sehen, ne? Also ich würde gerne ein monologbasiertes Format machen, ob das jetzt Armando, Ascat, wie auch immer, als Beispiel hat. Ich würde gerne eine regelmäßige Herald Night machen, aber auch eben einfach die Bühne zum Experimentieren mit Impro freigeben. Ja, also einfach auch zu gucken, okay, ein bisschen daran orientiert, wie es eben auch die amerikanischen Theater machen, wir vielleicht irgendwie Shows, von denen wir formatmäßig sehr überzeugt sind, wissen, dass das auf jeden Fall halt irgendwie trägt und verkauft, sowas wie Impro Against Humanity zum Beispiel auf einen Freitag oder Samstag zu setzen und wir dann aber an einem Dienstag oder Mittwoch irgendein Experimentierformat irgendwie haben und da gibt's wirklich noch irgendwie, ist eine Liste von jetzt ungefähr 20 Formaten, die wir eigentlich alle mal spielen wollen, angefangen vom improvisierten Pfälzer Bauerntheater bis hin zu, das ist jetzt so die neueste Schnapsidee, die Tribute von Mannem, was so ein bisschen sich an dem Werewolf-Bühnenformat orientieren soll, aber quasi in einem postapokalyptischen Mannheim spielt. Also da gibt's halt ganz, ganz viele Sachen, aber es soll alles langformig sein vor allen Dingen. Wir werden aber trotzdem wahrscheinlich eine Kurzform-Veranstaltung mit dabei haben, die einfach schon seit 2 Jahren in Edingen, Neckarhausen heißt der Ort, Mensch, läuft. Und da waren ganz viele Leute aus der Region immer da. Das war halt einfach so, also Mix and Match heißt das Format und das ist halt wirklich im Prinzip ein offenes, gemischtes Format. Und das finde ich aber auch wichtig, weil dieser Ort ja nicht nur quasi, das soll jetzt nicht mein Tempel halt irgendwie werden, sondern ich möchte, dass das zum Leben erwacht, dass da Leute irgendwie auch Interesse einfach dran haben, irgendwie zu sehen, ah, was geht denn mit Impro noch? Ja, also ich verschließe mich jetzt auch zum Beispiel gar nicht narrativen Formaten, auch wenn das jetzt nicht das ist, was ich gerne machen möchte als Produzent, aber da gibt's bestimmt andere Leute, die Bock da drauf haben und ich hab da mega Lust drauf, einfach diesen Raum zu öffnen und die Möglichkeit dafür zu bieten. Also es wird eine Mischung aus einem, sagen wir mal, Core-Cast und anderen Gruppen, die mit Ideen kommen oder auch Mischprojekten und so. Genau. Genau. Also das ist jetzt erstmal die Grundidee und das, womit wir anfangen können. Dann ist es natürlich so, dass wir, natürlich auch ein Workshop-Konzept irgendwie dahinter läuft. Ich jetzt gerade auch so ein bisschen daran plane, wie das Curriculum abzulaufen hat. Wer kann denn auch noch was unterrichten? Das ist ja auch nochmal so eine Frage immer, wem man dann was geben kann. Ich werde Trainer aus den USA einladen oder also generell aus dem Ausland, sage ich jetzt mal, des Weiteren. Einfach um da nochmal so ein paar Akzente setzen zu können. Und dann soll es natürlich dann auch neue Teams geben. Also das wäre mir auch total recht, wenn wir quasi es schaffen würden, neben dieser Corecast noch solche, ja, wirklich Indie-Teams halt irgendwie zu haben. Oder wenn halt irgendwie, man kennt das ja, dass es immer Gruppen gibt, bei denen quasi ganz klassische Gruppenstruktur 3 motiviert sind aufzutreten, 3 so ab und zu mal mit dabei sind und der Rest irgendwie mal zur Probe kommt, um mal einmal die Woche irgendwie was anderes im Kopf irgendwie zu haben. Das ist halt so die Basis im Prinzip von den Impro-Gruppen, die hier in der Region zumindest zu finden sind. Und vielleicht findet man ja von den motivierten Leuten noch welche, die Bock haben, was zu machen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr zuhört, herzliche Einladung, meldet euch jetzt schon. weil es gibt auf jeden Fall auch wieder, also das Cage-Match wird es dann da auch wieder geben, einfach auch als Experimentierformat. Und ich meine, wir machen das in Heidelberg jetzt zum Beispiel schon alle 2 Monate und da kommen auch immer so um die 80 bis 100 Leute ungefähr, die sich einfach Langformformate angucken und einfach nur wissen, es gibt Impro-Theater, ohne ein weiteres Bild irgendwie zu haben, und alle sind immer begeistert. Und so hoffe ich, dass das da auch weiterlaufen kann. Ja, na, ich drücke die Daumen, und also prinzipiell das Potenzial hat die Kunstform locker, die Räume zu füllen und die Zuschauer auch dann happy nach Hause zu schicken. Spannend. Also das heißt, die Workshops können ja tendenziell manchmal auch schon mit einer Show hinten dran konzipiert sein. Das geht ja dann auch, wenn man genau. So eigene Räume hat. Man hat halt auf einmal wahnsinnig viele Optionen. Das ist mal toll. Ja, und wir glauben auch, dass das, also es gibt dann auch so einen Zettel hier mit Schnapsideen bei mir auf dem Schreibtisch zum Beispiel, für die man normalerweise keine Energie verwenden würde, sage ich jetzt mal. Also sowas wie ein Filmclub mit Comedy-Filmen, ne? Also ich habe mal so eine Liste gemacht von so Comedy-Filmen aus den letzten 70 Jahren, irgendwie immer alle 5 Jahre einen Film rausgesucht, den man gesehen haben sollte mit verschiedenen Aspekten, ne? Für Screwball-Comedy oder für so Buddy-Movies oder wie auch immer, die man sich irgendwie angucken sollte. Und ich habe natürlich nicht nur Bock, irgendwie mich da alleine hinzuhocken und den Film nochmal zu gucken, sondern das wäre halt einfach schön, so einen Filmclub zu haben. Oder halt irgendwie, man hat sowas wie Show and Tell, dass du halt irgendwie eine Show spielst und danach darüber redest zusammen, was dann gerade auf der Bühne passiert ist. Ja, das machst du ja sowieso immer mit deinen Freunden, du machst das aber selten mit den Schauspielern. So, das finde ich halt zum Beispiel noch ganz spannend. Also ich glaube, da gibt es halt ganz viele Optionen, die eben einfach, wenn man dieses Impro nochmal mehr unterstreicht, automatisch mitbefüllt werden. Ja, absolut. Ja, dann, was ist denn das Nächste, was wir mal ansprechen können? Natürlich, wie sich Leute beteiligen können oder was, also du hast jetzt eine Start-Next-Kampagne genau. angefangen. Vielleicht können wir ja da mal hin abbiegen. Genau, also es gibt auf startnext.com/Impro-Theater-Mannheim eine Kampagne mit einem Founding-Ziel, das für eine, also ich sage jetzt mal, für eine Business-Neugründung ist das relativ wenig Geld, was ich da angesetzt habe. Das sind quasi einmal das erste Founding-Ziel sind 5.000 und das zweite sind 10.000 Euro. Das ist so ein bisschen damit auch kalkuliert, natürlich irgendwie, ich habe letztes Jahr für den Comedy Room schon relativ viel Geld selber ausgegeben für Stühle, Technik, Kühlschränke, Flipcharts, so ein Kram. Also das ist schon alles da. Das musste im Prinzip noch rübergestellt werden. Aber natürlich trotzdem, wenn wir eine Bühne bauen wollen, wenn wir halt irgendwie da noch ein paar Lichter reinhängen wollen, das muss ja irgendwie auch alles bezahlt werden. Und das wäre halt mega geil, wenn Leute sagen, ich habe da Bock drauf, mich da mit auseinanderzusetzen. Ich habe da Bock drauf, das zu supporten. Ja, und das muss ja gar nicht viel sein. Ja, so, also ich sage jetzt mal, jeder Zehner hilft. Ja, und wenn ihr, also ich meine, das hören ja vor allen Dingen auch Impro-Leute hier. Ne? Die Tendenz, dass wir da mal ein Festival machen, dass ihr da selber mal hinkommt und euch das angucken könnt oder dass irgendein Trainer vielleicht mal kommt, den ihr selber dann viel einfacher in Mannheim besuchen könnt oder halt einen Workshop von dem besuchen könnt, als jetzt irgendwie das Geld zu investieren, um nach New York zu fliegen, um bei irgendjemandem zu trainieren. Das sind so kleine Invests, die sich später irgendwann mal auszahlen werden. Ja, so, also das ich merke das halt auch einfach daran, so, wie gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit von mir vor allen Dingen. Es ist natürlich irgendwie auch in dem, was ich ansonsten halt irgendwie noch mache, natürlich eine Mischkalkulation, ja, so, weil man immer noch mal andere, auch businessorientierte Projekte hat, ne, also auch dieses, ich sag das auch immer wieder ganz, ganz offen, dieses Thema mit angewandter Improvisation und Teamtrainings und Coachings und so weiter, ich mache das auch schon gerne, aber ich will vor allem künstlerisch da arbeiten. Ja, ich möchte nicht unbedingt halt irgendwie den Business-Bereich genauso promoten, um quasi halt irgendwie damit das Geld zu verdienen, weil das würde, glaube ich, wieder das Ganze so einem anderen Licht halt irgendwie geben. Die Leute sollen erstmal kommen, weil sie die Shows geil finden. Und wenn sie dann halt irgendwie sagen so, hey, wie macht ihr das, dann erkläre ich das gerne im Nachhinein, aber nicht andersrum. Also es soll kein Transportmittel für ein Business werden, sondern das, was wir da machen wollen, ist erstmal Kunst. Und das kostet leider mehr Geld, als es einbringt. Und deswegen wäre es mega geil, wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen. Mit einem Zehner oder einem Zwanni oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, was gibt's denn so an typischen Preisen, die da so in der Startnext-Kampagne zu klicken sind? Also ich habe jetzt erstmal angefangen mit hier so einem 5-Euro-Dankeschön. Da gibt es dann quasi erstmal nur Daumen hoch. Ja. Ich werde aber wahrscheinlich noch einfach das Hörbuch von dem Podcast, ich habe ja mal den Podcast quasi, als wo alle die ersten 40 Folgen als Hörbuch runterzuladen sind, und das sind immerhin 8 Stunden, in so ein Hörbuch runtergepackt. Das noch mit reingeben in dieses Dankeschön. Von Impro Against Humanity, was halt unsere wirklich erfolgreichste Show einfach auch ist, gibt's ein paar Taschen und vor allen Dingen, es gibt eine Sonderedition, nämlich geben wir immer bei Impro Against Humanity auch Zuschauern die Möglichkeit, diese Karten auszufüllen, und das habe ich quasi nochmal als eigenes Kartenspiel als PDF gesichert, und das gibt's dann quasi damit dazu. Dann haben wir quasi die ersten Workshops auch schon quasi damit angeboten. Man kann sich auch als Sponsor einen Preis irgendwie setzen, da wird man dann quasi bei allen Werbemitteln mitgenannt, und wir haben auch den ganz klassischen Business-Trainingstag irgendwie mit angeboten. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt natürlich auch immer die freie den freien Platz, und da denke ich mir dann irgendwas Individuelles aus. Also das, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich bei den, ich denke das auch immer bei diesen Dankeschöns, da hat man das natürlich als Techniker, der irgendein Produkt erfindet, immer ein bisschen einfacher, ne? So hier, bestellst einfach 8 von unseren Rucksäcken, die wir bald auf die Welt bringen, und dann kannst du die jetzt schon haben. Das wird es natürlich irgendwie so nicht geben, aber die Sache, die da hinten dran hängt, die kann, glaube ich, ganz ganz groß werden. Also das gibt mir halt auch dann so ein bisschen die Möglichkeit, quasi allein mit dieses, wenn dieses Curriculum fertig ist, wird das halt auch ein Buch nach sich ziehen, und da werden dann quasi auch nochmal die Startnext-Unterstützer natürlich irgendwie als Erste drüber informiert und eventuell dann auch, ne? Ich will ja natürlich nichts versprechen, was es jetzt noch nicht gibt, aber so kostenlose Materialien irgendwie rauszugeben. Das ist eigentlich immer so mein Style. Wer bei mir einen Workshop gemacht hat, der weiß, es gibt dann immer quasi von mir nochmal so Protokolle und Sachen im Nachgang, und genau. Ja, naja, das ist doch schon eine ganze Menge. Also und also ich habe ja auch schon so bei den einen oder anderen Kampagnen mit irgendwie Geld gespendet, weil ich einfach das cool finde, Leuten die Kunstform in so Orten zu ermöglichen, also im CCB, die haben Stühle gehabt, die man ja sponsoren kann mit so Namen. Da besitze ich einen, und ich stehe an der Wand in Bremen, weil das da irgendwie mit drin war, und finde das prima. Ja, eine Supporter-Klo wäre eigentlich super. Genau, das im CCB haben die auch die Klos, konnte man da auch erwerben, und die sind auch weggegangen. Ja, ist doch super. Dann machen wir das mal vielleicht. Mal schauen. Genau, es ist ja immer so eine Kampagne lebt dann ja auch halt irgendwie jetzt über die nächsten Monate. Also die Finanzierungsphase müsste dann jetzt schon gestartet sein, wenn ihr das hört, und läuft bis zum 31. Juli. Na? Weil wir haben vor, quasi ab dem 1. August dann da mit den Workshops dann reinzugehen und ab September mit den Shows zu beginnen. Also wie gesagt, wenn ihr das jetzt macht, mega cool. Ja, dann sag doch nochmal die Adresse. Ja, startnext.com/Improtheater Mannheim oder über improtheater-mannheim.de. Da gibt's auch die Links direkt schon dazu. Wunderbar, und wir verlinken das unten hier natürlich auch nochmal. Also da findet ihr das auch. Cool. Ja, was gibt es denn noch Sachen, die du vielleicht mit loswerden willst? Was ich noch mit loswerden will, ist, dass ich, wenn ihr das hört, euch dazu anhalte, ja, nicht nur quasi einer Wahrheit hinterherzulaufen, sondern irgendwie zu gucken, was man selber machen will. Ich glaube, das wird bei mir im Podcast auch immer ganz gut deutlich und es wurde mir lustigerweise auch schon mal angekreidet, so, dass ich bei meinem eigenen Podcast meine eigene Meinung mit dazu sage. Wie gesagt, also gerade diese Chicago-Erfahrung, ich war jetzt nicht so, dass ich da gewesen bin und gedacht habe, so, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und lauft jetzt bitte alle mir nach, weil ich da diese 5 Wochen Kurs gemacht habe. Aber das ist jetzt 5 Jahre her, seitdem ich da war und ich habe jeden Tag an diese Erfahrung gedacht und ich beschäftige mich halt jeden Tag einfach damit, was machen andere Leute mit Impro. Und es gibt ganz viele tolle verschiedene Podcasts und Möglichkeiten und ganz viele Gruppen und ganz viele Sachen, die man machen will. Und ich finde es immer so lustig, dass man dann auch selber irgendwann in einer ganzen Zeit in der eigenen Komfortzone stecken bleibt, auch als Spieler. Und deswegen würde ich euch einfach Mut zusprechen, neue Sachen irgendwie auszuprobieren oder euch auch zu trauen oder halt irgendwie auch euch mal von eurer Gruppe loszusagen, um mal zu gucken, halt irgendwie, wie machen denn andere Leute das? Oder wenn ihr dann vielleicht auch außerhalb von Impro Allianzen findet und halt irgendwie merkt so, hey, Comedians zum Beispiel sind gar nicht so schlimm, ja, sind ganz nette Leute oder Poetry Slammer oder Musiker, ne, das sind alles so Sachen. Also mir geht's viel darum, einfach zu netzwerken und mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen und diese größere Idee von dem, was wir halt irgendwie damit machen können, mehr zu pushen und halt irgendwie nicht nur zu gucken, so, okay, es ist ein Nischenthema, muss es nicht sein, wenn wir es groß denken. Genau. Ja, das ist schon im Grunde ein perfekter Abschlusssatz, oder? Das, dann lassen wir den so stehen, freut mich. Marco, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle, also für die Gelegenheit, für das Interview. Ja, wir drücken die Daumen, versuchen natürlich euch da so viel wie möglich zu helfen. Das gucken wir mal, vielleicht machen wir da noch das ein oder andere mehr, weil das ist natürlich spannend, wenn so ein Comedy- und Impro-Spot entsteht. Davon gibt es ja in Deutschland ein paar, aber jetzt auch nicht übermäßig viele. Ja. Ich glaube, also jetzt in meiner Zählung sind es 4. Ja. Und das wäre der 5. Also das ist super. Ich finde es auch gut, ne, dass, also zum Beispiel finde ich es auch immer gut, dass gerade diese Connection, die es jetzt irgendwie gibt, ohne es jetzt nochmal neu aufrollen zu wollen, der Schlusssatz war so super, ne? Aber ich gebe auch nochmal ein großes Shoutout zum Beispiel an Jubay nach Bremen an dieser Stelle, der halt irgendwie auch einfach da ganz viel macht und halt irgendwie da die Leute einlädt und holt und versucht das irgendwie zu pushen zum Beispiel, ja, oder eben auch die Comedy-Café-Leute in Berlin. So, das ist halt, ich finde das sehr, sehr wichtig, ja, dass das halt irgendwie passiert und unterstützt auch die Leute immer, ne, so, also das ist total super und ich finde es auch einfach cool, dass auch so jemand wie du, Makro, hier das mit dem Podcast irgendwie macht und auch dieses Vernetzen in der Szene am Leben hält. Insofern vielen Dank dafür. Ja, und ich finde dann, also es macht mich auch immer glücklich, wenn ich sehe, dass die Leute zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, weil das ist so eine Kunstform, die funktioniert zusammen und das ist zusammen sowieso alles viel besser. Und das sieht man dann halt auch in so ein Beispielen. Deswegen umso mehr hilft anderen beim Entstehen lassen von Dingen, dann kommt das zu euch zurück. Genau. Dann lassen wir das doch so jetzt stehen, ne? Okay, wunderbar. Super. Dann, ja, viel Glück, vielen Dank und bis bald. Bis bald, mach's gut, ciao. Ciao.